Da parallel noch. So, hi zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und das ist eine neue Folge von Freitags um 0900 Ask Oliver G. Ihr könnt gerne eure Fragen loswerden, hier entweder in Kommentaren von Facebook Live oder von YouTube Live, dass ich jetzt beides hier angeworfen habe. Und ich freue mich natürlich, wenn der eine oder andere zuschaut. So, Fragen zum Thema Life, Universe and Everything. Wer weiß, vielleicht weiß ich es ja. Gerade spiele ich oder Quizduell mit ein paar Leuten. Nein, aber primär natürlich Social Media, Xing, Weblogs, Produktivität, Social Media. Zum Beispiel Barcamp oder was auch immer. Wir sind gerade hier am Rotieren, wie nichts Gutes für das Barcamp Bodensee. Das findet vom 31.03. bis zum 2.04. statt. Und die Tickets sind freigeschaltet unter barcamp-bodensee.de, barcamp-bodensee.de. Und wer nicht weiß, was ein Barcamp ist, könnte ja zum Beispiel hier fragen. Gucken wir mal, ein Zuschauer, zwei Zuschauer. Ich glaube immer noch, wenn ich da klicke, kann ich immer noch nicht sehen, wer es ist. Na gut. Oder kann ich das hier sehen, wenn ich einlade? Kann ich auch nicht. Gut. Also, ja, falls ihr keine Fragen habt, ich habe Fragen, also nicht Fragen an euch, sondern bei mir sind ein paar Fragen eingetrudelt und eine habe ich auch schon im Blog beantwortet und ein anderes Thema würde ich eventuell einfach so mal ansprechen, weil ich darüber mal geblockt habe, nachdem ich da kürzlich mit der Christa Köhde bei einem Frühstück, als wir gemeinsam bei einem Event eingeladen waren in Ahlen, Orle. In Aalen und dann haben wir im Frühstück das Thema Hate Speech und Meinung und so weiter diskutiert oder generell auch das Thema PC. Ich finde das als Linguist immer ein bisschen schwieriger als vielleicht als, wenn ich jetzt nur politisch argumentieren müsste oder psychologisch, dann ist es vielleicht anders. Genau, jetzt gucke ich mal. Also ihr könnt entweder im Hangout-Chat von Google Plus/YouTube Live oder im Chat von Facebook, wo jetzt gerade überhaupt niemand mehr da ist. Okay, wenn keiner live hat, wenn ihr alle zu arbeiten habt, dann kann ich es mir auch ein bisschen einfacher machen und kann, Entschuldigung, mal ein bisschen die Fragen durchgehen, die ich verblockt habe. Also aus dem Backlog habe ich jetzt gerade nichts mehr. Aber ich habe jetzt am 22.02., also vorgestern, ist eine Frage aufgepoppt. Nämlich, wenn ich jetzt arbeitslos bin, wie trage ich das bei Xing ein? Denn, ich meine, warum sollte das ein Problem sein? Man sieht ja dann einfach die Lücke. Das Problem ist, dass wenn ich sage, ich arbeite jetzt da und da und trage dann bei Xing ein, dass ich, dass dieser Job geendet hat, dann kann ich zwar meinen Status auf Arbeitssuchen stellen, arbeitslos gibt es irgendwie gar nicht oder kein Bock oder so, gibt es alles nicht. Ich kann zwar meinen Status auf Arbeitssuchen stellen, aber Xing erlaubt es an sich nicht, gar keine Firma im Eintrag zu haben. Manche behelfen sich dann damit, dass zum Beispiel manche Selbstständige schreiben ganz toll da rein, nur ich oder so, was aus meiner Sicht ein bisschen suboptimal ist, weil man dann ja nicht erfährt, was derjenige wirklich macht. Und wenn ich arbeitslos bin und eben dieser Job geendet hat, dann steht da oben immer noch die alte Arbeitsstelle drin, was ich sag mal auch vom ehemaligen Arbeitgeber, je nachdem, wie man das Unternehmen verlassen hat. Aber was eventuell vom alten Arbeitgeber ja nicht so positiv kommt, kommen kann, ja, dass er sagt, nimm meinen Namen daraus. Was sollte man da tun? Ich setze jetzt mal voraus, dass man einen Job sucht. Und dann kann man Folgendes machen. Also im Grund lädt jetzt der Beitrag, wo ich jetzt noch spicken kann, was ich da selber dazu meine, irgendwie nicht. Aber ja. Also was man tun sollte, ist, dass man als Job, also aus meiner Sicht, ist von Xing nicht so vorgesehen, aber ich würde das so machen, dass man als Job einfach einträgt, ab sofort als, und dann muss man sich verhältnismäßig kurz halten, weil man insgesamt nur 80 Zeichen hat, als, und dann würde ich in Klammern oder mit einem Schrägstrich oder so Region ergänzen. Es ist nämlich so, dass die Erfahrung zeigt, ich weiß da nichts Genaues, aber die Erfahrung zeigt, dass Keywords, die man beim Arbeitgeber beziehungsweise in Positionen einträgt, bei Xing verhältnismäßig hoch gerankt werden, wenn man sucht. Und insofern macht es natürlich Sinn, an der Stelle diese Keywords unterzubringen, sodass jemand anders sucht mit Suche Stelle, oder wenn jemand nach einem Job Titel sucht und jemand steht dann zur Verfügung, dann würde man eben, ich sage jetzt mal, was weiß ich, Suche Stelle als Produktmanager, Klammer auf IT, Klammer zu, oder Projektmanager, Klammer auf IT, Klammer, oder Projektmanager IT, Klammer auf Bodensee, Klammer zu. Das ist jetzt noch nicht so optimal, aber das kann man dann zusammen zum Beispiel besprechen. Dann, wenn jemand Produktmanager Bodensee sucht, weil er eine Stelle zu vergeben hat, würde man relativ weit oben auftauchen. Oder Projektmanager. Also da würde ich an der Stelle machen, natürlich nicht vergessen, sich auf Arbeitssuchen zu stellen und bei diesem Eintrag eben den Haken zu machen, dass dieser Eintrag ganz oben und angezeigt werden soll. Insofern, also das würde ich machen an der Stelle, weil dann sieht jeder, der sucht einen Job. Wenn ich jetzt natürlich arbeitslos bin und nichts arbeiten will, würde ich sagen, schwieriger Fall. Aber dann kann man auch sowas schreiben wie Sabbatical oder Auszeit oder sonst was. Also, dass man eben einen anderen Eintrag macht oder Fortbildung oder Orientierungsphase oder was man, wie man das heute so alles nennt. Sodass man eben explizit markiert, dass man eben nicht mehr bei dem Arbeitgeber ist, bei dem man seine Stelle beendet hat. So würde ich da vorgehen. Eins muss man vielleicht noch sagen, dieser Eintrag so genügt nicht, um praktisch von Recruitern überrannt zu werden. Also das reicht noch nicht, um ruckzuck einen Job zu finden. Ja, ein anderes Thema, zu dem ich geblockt habe und wo aus irgendeinem Grund gerade mein Blog nicht, meine IT hier etwas überfordert, vielleicht auch durch die zwei Screens im WLAN oder so, ist die Leitung hier auf dem Dorf vielleicht ein bisschen verstopft. Und zwar habe ich mal was geschrieben zum Thema Hass und Meinung. Und zwar jetzt nicht aus, sagen wir mal, PC-politischer-Solidaritätssicht, sondern eher aus sprachlicher Sicht oder aus, wenn man so will, semantisch-philosophischer Sicht. Und zwar mit der Überlegung, es gibt ja diesen Spruch, Hass ist keine Meinung. Und das ist jetzt so als Statement, mal steht das mal da und dann kann man sagen, nee, aber ich habe trotzdem eine Meinung und ich finde irgendwas nicht gut und ist jetzt doch eine Meinung oder keine Ahnung. Beiden Wörter angeguckt, was eigentlich Hass ist und was eigentlich Meinung ist, und habe das bei ogok.de mal auseinandergezupft. Also wenn ihr Hass, Meinung, Oliver Gassner oder Hassmeinung OGOK googelt, dann findet ihr das relativ schnell. Und um das mal so auf den Punkt zu bringen, könnte man sagen, Hass, oder nicht könnte man sagen, aber sollte man sagen, Hass ist ja sozusagen erstmal keine Äußerung, sondern Hass ist erstmal ein Gefühl der massiven Abneigung mit, sagen wir mal, Tendenz zum Aggressiven. Und in dem Begriff Hass steckt auch jetzt nicht irgendwie eine argumentative Begründung drin. Der Hass hat vielleicht einen Grund, aber in dem Sinn keine argumentative Begründung, während Meinung etwas ist, das auf tatsächlichen oder vielleicht irrtümlichen Fakten beruht. Und sozusagen die Meinung ist sozusagen ein Endprodukt von einer Orientierung an Tatsachen, Orientierung an Tatsachen und deren Interpretation. Ob dann diese, oder an Informationen, ob dann diese Informationen Tatsacheninformationen sind oder nicht, ist nochmal ein Thema. Aber Hass ist eben nichts, was auf sich auf Informationen oder Argumente, also ein Argument ist ja immer die Behauptung einer Tatsache, und aus einer Reihe von Argumenten sozusagen eine Meinungsäußerung. Ja? Also wenn ich jetzt sage, also ich war ja mal Deutschlehrer und musste den Leuten Erörterung beibringen. Da funktioniert es immer so, du hast ein Argument. Ein Argument ist zum Beispiel, es gibt so und so viele Arbeitslose. Also die Stelle, wo Martin Schulz jetzt irgendwie da fehlgegangen ist, weil es wohl irgendeinen Übermittlungsfehler bei was gab. Also wie war das? 40% der Leute mit Zeitverträgen sind zwischen 25 und 35, irgendwie sowas. Also ich verbürge mich jetzt nicht für diese Information. Hallo Katharina, hast du vielleicht eine Frage, wenn du schon zuguckst? Also Frage zum Thema Social Media, Getting Things Done, / Produktivität, Barcamp oder was auch immer. Ich würde mich übrigens total freuen, sozusagen Telagon-Sichelputzer Skycat-Familie am Bodensee zu begrüßen Ende März, Anfang April. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren. Also, ein Argument funktioniert so, ich hab eine Tatsache, ja genau, also, dass ich sage, 40% aller Leute mit Zeitverträgen sind zwischen 25 und 35. Und dann sage ich, okay, aus meiner Sicht folgt daraus folgende Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung, die aus der Tatsache oder aus einem Bündel von Tatsachen folgt, das ist dann eine Meinung. Also eine Meinung begründet sich immer auf faktischen oder auch fehlerhaften Tatsachen. Also ich kann eine Meinung auch auf fehlerhafte Tatsachen natürlich begründen. Die ist dann halt natürlich nicht besonders stichhaltig. Also zum Beispiel hat der Martin Schulz eben diese Daten wohl falsch gekriegt und da hieß es, was war das, 40% aller Leute zwischen 25 und 35 hätten Zeitverträge. Das wäre natürlich schon ein bisschen arg viel. Also das hätte er vielleicht so aus einer gewissen Lebenserfahrung heraus, die er als Profifußballer natürlich jetzt vielleicht weniger hat, schließen können, dass das nicht richtig ist. Also wie gesagt, das ist eine Meinung, begründet sich auf tatsächlichen oder falschen natürlich auch Tatsachen, während sich Hass auf ein Gefühl begründet und ein Gefühl, das kann ich zwar als Argument ins Feld führen, es hat aber nur eine sehr eingeschränkte Stichhaltigkeit. Also wenn ich sage, was weiß ich, Götterspeise sollte verboten werden, weil ich Götterspeise eklig finde, also ich finde Götterspeise ganz lecker, aber dann kann man sagen, ja, so what, ich meine, interessiert uns nicht, ob du das isst oder nicht, dann ist es halt nicht. Wenn du aber sagst, Götterspeise sollte verboten werden, weil Götterspeise krebserzeugend ist, wofür es auch keinerlei Hinweise gibt, aber dann habe ich sozusagen eine Tatsachenbehauptung oder eine Tatsache als Basis, und das ist dann Argument, und aus dem Argument, das und das ist krebserzeugend, folgt dann, das und das sollte verboten werden oder eingeschränkt oder besteuert oder teuer oder was auch immer. Also das sozusagen zur Beantwortung einer Frage, die jetzt irgendwie nicht gestellt wurde, aber ein Blogartikel, den ich eben diese Woche geschrieben habe. Und man könnte sich ja mal fragen, wenn Hass keine Meinung ist, A, warum und B, ist das so und was ist das Argument dafür? Und diese hypothetische Frage habe ich mal versucht zu beantworten. Leider habe ich zu diesem Artikel bisher zumindest aus den Kreisen, die sich eben sehr stark mit Hate Speech und so weiter befassen, noch kein ordentliches Feedback. Ich würde mich also über Feedback zu dem Artikel freuen. Also einfach OGOK googeln und Hass und Meinung und dann sollte das nach oben poppen und ich freue mich auf Feedback. Man kann mit Facebook kommentieren, man kann mit Google Plus kommentieren und wer das alles nicht hat, der soll mir halt eine E-Mail schreiben an og@ogok.de. Ja, wenn jetzt keine Fragen eintrudeln, macht das gar nichts. Ich habe nämlich ziemlich viel zu tun. Ich muss noch einiges jonglieren zum Backen Bodensee. Ich habe jetzt vorhin gerade eine Pressemitteilung rausgehauen und habe festgestellt, dass 25 der keine Ahnung wie viele Adressen bouncen. Da muss ich mich drum kümmern oder ich hoffe, dass das jemand aus meinem Backen Bodensee-Team, Laola-Team, tut. Und dann habe ich noch irgendwie 28 andere Sachen. Wir wollen unseren Sponsoren und Medienpartnern ein paar Freitickets zur Verfügung stellen, damit die es ein bisschen leichter haben, das Barcamp zu promoten. Und haben übrigens auch eben dieses Bring a Buddy for Free Ticket. Das heißt, wer ein Ticket hat, der kann jemand anders kostenlos mitbringen, egal ob er 1, 2 oder 3 Tage bleibt, kostet das Barcamp 30 Euro. Das haben wir einfach jetzt mal so zur Vereinfachung auch der ganzen Verwaltung gemacht, weil ja, wir wollen ja barcampen und nicht arbeiten. Und aber für die 30 Euro könnt ihr jeweils noch eine andere Person mitbringen. Studietickets soll es auch demnächst geben. Das macht auch jemand aus dem Team. Falls es nicht passiert, schubse ich das vielleicht auch noch an und übergebe ihr nur die Verwaltung davon. Das muss ich schauen, ob ich das heute schaffe, weil ich habe um 12:30 Uhr einen Termin, muss aber vorher noch einkaufen, weil ich heute Abend koche, was ganz Leckeres. Nudeln, Linsen, Speck, Gemüse, irgendwas Italienisches. Das habe ich schon einmal gemacht und das werde ich jetzt das zweite Mal probieren, ob es noch besser wird. Und ja, und hier habe ich auch noch eine riesige To-Do-Liste. Zusätzlich zu der, das ist so eine Ideenliste, zusätzlich zu meiner großen Getting Things Done To-Do-Liste, die auch tausende, aber die Sachen hier sind viel spannender, die ich da drauf habe. Und ich muss noch vielleicht ein kleines Konzeptpapier schreiben für das Meeting um 12:30 Uhr. Das heißt, ich bin jetzt nicht böse, wenn keine Fragen eintrudeln. Aber ich denke, eine ganz spannende Frage, was mache ich, wenn ich arbeitslos bin und bei Xing, das habe ich beantwortet und das könnt ihr auch in einem Blogbeitrag nochmal nachlesen, wie da die Steps sind. Einfach Xing, arbeitslos oder Arbeitslosigkeit und OGOK oder Oliver Gassner googeln, dann solltet ihr das bei mir im Blog finden. Ich wünsche ein alsbaldiges, närrisch, unwindiges Wochenende. Ich bin nicht besonders närrisch, also wir waren total verkleidet auf dem Narrentreffen, da findet ihr, nicht Narrentreffen, Narrenspiegel, da findet ihr ein, zwei Fotos, Videos auf meinem Instagram-Account und bei Facebook. Und wir werden vielleicht am Sonntag zu einem närrischen Eventchen hier im Dorf uns aufmachen mit Nachbars, wenn wir alle finden, dass wir uns einem größeren Virenbombardement problemlos aussetzen wollen und sonst machen wir vielleicht einen Spieleabend oder so. Ich bin irgendwie nicht besonders närrisch, bin eher hier motiviert, mich mit meinen Stapeln hier auseinanderzusetzen. Habe ein paar Angebote draußen und muss die tracken und so weiter. Aber die Kinder haben Ferien und dadurch ab morgen kein Wecker mehr bis erst wieder Aschermittwoch. Gut, also dann. Bye bye, beziehungsweise für meine Frau Ascher Donnerstag. Ich leider Ascher Mittwoch, glaube ich. Nee, ich glaube. Moment, heute ist der 24. Nee, erst nächste Woche habe ich mittwochs morgens den Termin, also gar kein Problem. Also dann. Bye bye. Das war wie immer live, ungeschnitten und frisch von der Web- und Handycam. Euer Oliver Gassner. Schwimmt nicht so weit raus, trinkt nicht so viel und möge der Saft mit euch sein. Bye bye. Tschüss, Katharina.